Glücklicherweise habe ich ein kluges Schwert. Es verletzt niemanden, der mir freundlich gesonnen ist. Im Gegenteil, es bringt ihn zum Reden.